Deutschlandfunk. Forschung aktuell. 2013 wurde der erste Burger aus dem Labor medienwirksam präsentiert. Die Produktion der Bulette aus der Petrischale hat zwar rund 250.000 Euro gekostet, aber der Anfang war gemacht. Um von der Massentierhaltung wegzukommen, forschen Wissenschaftler seit Jahren an Methoden, Fleisch künstlich zu züchten. Michael Stang hat sich in Israel mit zwei jungen Unternehmen getroffen, die Tierprodukte aus dem Labor nun auf den Markt bringen wollen. Rund 20 Autominuten außerhalb von Tel Aviv erhebt sich eines der für Israel typischen Gewerbegebiete. In jeder Etage der schmucklosen Bauten tummeln sich junge Firmen, die schnell wachsen und viel Geld verdienen wollen. Zu ihnen gehört auch Supermeat. We are an alternative method for the breeding. Wir bieten eine alternative Methode zur herkömmlichen Tierzucht und Schlachtung. Wir produzieren auch Fleisch aus demselben Rohmaterial. Ido Savir und seine Kollegen arbeiten mit Geflügelstammzellen. Ihr Ziel ist es, in den kommenden 3 bis 5 Jahren beliebig viel Enten- und Hühnerfleisch zu produzieren. Dazu benötigen sie im Prinzip nur ein einziges Mal Stammzellen eines Vogels. Wir verfügen über eine Zelllinie, die praktisch die Grundlage für all unsere Produkte bildet. Man könnte theoretisch auch sagen, ein Hühnchen könnte die Welt ernähren. Bis dahin wird es aber noch eine ganze Weile dauern, denn Fleisch besteht aus Muskeln, Bindegewebe und Fett. Und verschiedene Zelltypen so zu kultivieren, dass sie eine gewünschte dreidimensionale Struktur einnehmen, das sei heute noch eine zu große Herausforderung, so Ido Savir, seines Zeichens übrigens Veganer. So at this point, what we're working on is daher arbeiten wir erst einmal an einer Lösung, die uns erlaubt, Firmen zu beliefern, die Produkte aus verarbeitetem Fleisch herstellen. Also Würste, Pasteten oder Fleischbällchen. Sausages, Patties, Meatballs und so on. Dass sie offenbar auf einem guten Weg sind, belegt ihre finanzielle Situation. Mittlerweile sind 3 namhafte Firmen mit Millionenbeträgen als Investoren eingestiegen. Darunter auch das unter dem Namen Wiesenhof bekannte deutsche Geflügelfleischunternehmen PHW. Nur einen Flur hinter Supermeat befindet sich ein weiteres Startup, das sich mit künstlich erzeugtem Fleisch beschäftigt. Neta Lavon von Alep Farms forscht auch an Zellkulturen, allerdings nicht an Geflügel, sondern an Holsteinrindern. Im Labor zeigt sie auf 2 Schränke. We have here our 2 cows. Hier in diesen Inkubatoren befinden sich unsere beiden Kühe. Dort wachsen also die Rinderzellen, fast so wie im lebenden Tier. In the cow's body. Seit gut einem Jahr arbeiten sie zu 10 Tier und füttern die Zellen mit einem speziellen Gemisch, das mittlerweile sogar ohne die Nährflüssigkeit Kälberserum auskommt, das aus dem Blut von Rinderfeten gewonnen wird. Das war bisher der Knackpunkt. Jetzt können sie, ähnlich wie die Konkurrenz vom anderen Flur, theoretisch Fleisch heranwachsen lassen, ohne permanent auf lebende Tiere zurückgreifen zu müssen. Die Zellen schwimmen in einer Lösung, in der sich Zucker, Fett, Mineralien und so weiter befinden, also Komponenten, die auch im Blut schwimmen. Neta Lavon, eigenen Angaben zufolge Flexitarierin, öffnet einen der Inkubatoren und holt eine durchsichtige Plastikschachtel heraus. Darin schwimmen in einer hellroten Flüssigkeit die Rinderzellen. Die Wissenschaftlerin legt die Box unter ein Mikroskop. Die Zellen, ein ganzer Haufen, kann man deutlich erkennen. Bis hier bei Alep Farms aber wirklich Steaks auf Bestellung wachsen, werde es noch mindestens 3 Jahre dauern. So we plan to have a pilot product 3 years from now. Neben den wissenschaftlichen Hürden konnten die beiden Firmen ein politisches Hindernis kürzlich überwinden, und zwar eines im US-Markt, der für die Lebensmittelindustrie besonders wichtig ist. In einer gemeinsamen Erklärung teilten das US-Landwirtschaftsministerium und die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA im November mit, dass sie gemeinsam den Bereich der In-vitro-Fleischproduktion politisch voranbringen wollen. Fleisch aus dem Labor. Michael Stang hat 2 israelische Unternehmen besucht, die Wurst aus Stammzellen herstellen wollen.